Und jetzt gibt es dann nochmal Möglichkeiten, Fragen zu stellen oder Kritik zu äußern oder sonstige Stellungnahmen zu geben. Ja, bitte. Ich habe eine Frage. Wieso spart man nicht an diesen Umweltausgaben? An den was? An umweltschädlichen Ausgaben. Wie zum Beispiel Steinkohle oder halt Atomkraftwerke oder halt Straßenbau oder sonst was. Auch alles für den Wachstumsfördernden Mittel, obwohl die Umwelt dadurch verdaut wird und für den nächsten die Abgaben drin haben? Oder? Wird schon so sein, ja. Weil da hat man eine Rechnung gegeben, dass da durch 48 Milliarden Euro gespart werden können, um die umweltschädlichen Ich möchte Ihnen mal Folgendes zu bedenken geben. Ich wollte eigentlich gerade erläutern, was eigentlich die Gesichtspunkte sind, unter denen überhaupt Haushaltspolitik funktioniert. Und ich finde es nicht sinnvoll oder nicht zielführend, sag ich mal, wenn man sich jetzt drüber nachdenkt, was ist in unserer Gesellschaft eigentlich los, sich in die Frage einzumischen, könnten die nicht auch anders sparen? Sie machen da eine Unterstellung, die einfach die Sache nicht trifft. Wenn Sie die Frage aufwerfen, warum spart man, also ich denke mal, dass Sie da die Haushaltspolitiker meinen, nicht dort, dann unterstellen Sie ja, dass die eigentlich den Zweck haben müssten, Umweltschäden zu vermeiden und das jetzt tun. Jetzt hätten Sie doch eine wunderbare Gelegenheit dafür. Aber vielleicht trifft es ja deren Interesse gar nicht. Vielleicht rechnen die ja ganz anders. Und insofern, vom Standpunkt dessen, dass man mitkriegt, da werden Leute geschädigt von der Politik, versetzt man sich jetzt quasi in den Standpunkt dessen, der diese Schädigung anrichtet und sagt, das bräuchtest du doch gar nicht. Du bräuchtest doch die Leute gar nicht zu schädigen. Du könntest das doch auch auf eine andere Weise machen. Und dann wären die nicht geschädigt und was anderes Gutes wäre erreicht. Das ist eigentlich der Gedanke. Und der geht so an der Sache vorbei, weil er gar nicht sich einlässt auf die Kriterien, die Politik tatsächlich fürs Kürzen und fürs Ausgeben hat. Den Standpunkt gibt es in der Politik gar nicht. Den Leuten Schäden ersparen. Und insofern denkt man quasi von dem eigenen Interesse her, man hätte gerne jemanden, der so fürsorglich mit einem umgeht. Denkt man dieses Interesse in deren Berechnung rein und sagt, so, die Berechnung müssten sie doch haben, die haben sie aber nicht. Weil es ihnen eben wirklich um was anderes geht. Also da wir ja trotzdem in dieser Gesellschaft leben und wir uns ja trotzdem ist gut. Suchen können, ich kann mich ja nicht wegbeamen auf dem Mars oder so. Also ich bin schon hier am Arbeiten, muss mein Geld verkaufen. Sehe ich natürlich auch zu, dass ich das für eine Mark 50 besser verkaufe als für eine Mark 50 schlechter. Und suche mir also, solange ich mich, wie gesagt, nicht wegbeamen kann, solange ich hier existieren muss, suche ich mir natürlich immer die besten Möglichkeiten aus. Wenn du das auch kannst. Auch wenn das vielleicht die besseren, sagen wir es mal so. Auch wenn das vielleicht ein bisschen opportunistisch klingt, aber ich bilde mir zumindest ein, dass das für mich besser ist, für ein bisschen mehr Geld zu arbeiten pro Stunde, als für ein bisschen weniger Geld pro Stunde. Und genauso bin ich froh, dass ich jetzt nicht im Augenblick in Bangladesch leben muss, sondern hier leben kann. Obwohl das mit Sicherheit keine ehrenvolle Sache ist. Mit Ehre hat das wenig zu tun. Gegenüber Bangladesch. Was ich damit nur sagen will, ist, ich muss ja, wenn ich in so einer Situation existieren will, und ich will existieren, auch wenn das ein Scheißsystem ist, aber ich will leben. Ich will auch morgen noch leben. Und ich will auch eine Möglichkeit haben, zu unterscheiden von vor 5 Jahren zu heute und in 5 Jahren. Also ich persönlich will planen, auch wenn das vielleicht nur eine Illusion ist. Nein, du musst es ja. Ich würde mir schon Gedanken machen, wie ich zum Beispiel in 5 Jahren leben muss. Ja, die Gedanken musst du dir ja so. Mir es nicht alleine zu sagen, ja, der Staat ist dran schuld und das Kapital ist schuld und das Geld ist schuld und das Mehrwertsystem ist dran schuld. Das ist zwar eine Erklärung dafür, für das, was ich hier real erlebe, aber es ist keine Möglichkeit, für mich eine Dynamik zu entwickeln, hin zu dem zu sagen, morgen muss es nicht mehr so sein. Und da hätte ich gerne von dir mal eine Idee. Oder sagst du da auch, das kann man nicht, weil eben halt das System eben halt der Variablen hat, die wir nicht erkennen können. Also da geht ein bisschen was durcheinander. Erstens mal habe ich nicht behauptet, dass die Erklärung des Kapitalismus ein Hilfsmittel beim Zurechtkommen in ihm ist. Wie sollte das auch sein? Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Nein, das habe ich ja auch nicht behauptet. Das ist es natürlich. Ach so, ich sage, erstens habe ich nicht behauptet, dass die Erklärung des Kapitalismus ein Hilfsmittel beim Zurechtkommen mit ihm ist. Ich wüsste auch gar nicht, wie das gehen sollte. Ich habe erklärt, warum man in dieser Gesellschaft ständig vor unkalkulierbare Bedingungen des Zurechtkommens gestellt ist. Und gerade was du selber sagst, es bleibt einem gar nichts anderes übrig, als sich als in Anführungsstrichen zu planen, mit dem sicheren Wissen, dass einem übermorgen dieses schöne System, oder ich will es mal weniger System nennen, sondern die Interessen, die in dieser Gesellschaft gelten, einem bei allen Planungen einen Strich durch die Rechnung machen. So. Wenn man sich das mal klar gemacht hat, dann erspart man sich überhaupt nicht das private Zurechtkommen, solange der Laden läuft. Aber eins erspart man sich schon. Und das halte ich für einen nützlichen Ausgangspunkt für die Überlegung, etwas anderer Natur ist, was ist eigentlich zu tun oder worauf muss man eigentlich hin argumentieren, weil erstmal ist es eine theoretische Veranstaltung und keine praktische, damit möglichst viele Leute sich genau diesen Sachverhalt, so wie ich ihn erklärt habe, klar machen. Was man nämlich nicht muss, ist, dass man, weil man tagtäglich gezwungen ist, praktisch gezwungen ist durch die Staatsgewalt und durch das Geld, sich Verhältnissen unterzuordnen, die sich nicht nach den eigenen Interessen richten, ist man nicht gezwungen, sich einen blauen Dunst darüber vorzumachen, warum das so ist. Und wozu man auch nicht gezwungen ist, ist sich Hirngespinste darüber auszudenken, warum diejenigen, die eigentlich dafür zuständig wären, dass es einem gut geht, immer das Gegenteil tun. Ja, vielleicht geht es denen auch um was anderes. Und ich halte die Verbreitung von Argumenten, die erläutern und erklären, und deswegen habe ich auch Wert drauf gelegt, darauf zu sagen, mir ist es wichtig, übrigens im Sinne dessen, was mein Vorredner am Anfang gesagt hat, mir ist es wichtig, die von oben ausgegebenen Ratschläge, wie man sich zur Krise stellen soll, zu kritisieren, weil die von oben ausgegebenen Ratschläge dazu, wie man sich zur Krise stellen soll, alle mal drauf rauslaufen, zu sagen, Leute, haltet die Klappe, wir sorgen schon dass der Laden aus dem Dreck gezogen wird. Ihr müsst nur schön bescheiden sein, keine zu hohen Lohnforderungen stellen und euch alles gefallen lassen, was die euch von oben verordnen, dann klappt es irgendwann schon wieder. Das ist der ganz praktische Nationalismus. Und übrigens, der praktische Nationalismus will ich dir nicht als bewussten Zweck unterstellen. Der praktische Nationalismus schimmert auch durch, wenn man sagt, Gott sei Dank lebe ich hier, nicht in Bangladesch. Immerhin sind es ja dieselben Subjekte, die die Verhältnisse hier und in Bangladesch herstellen. Und eigentlich ist es für die ganz günstig, dass es auch noch Länder gibt, wo es den Leuten wesentlich dreckiger geht als hier, weil dann können die dann hier immer sagen, Gott sei Dank bin ich nicht dort. Das ist auch eine sehr affirmative Stellung zu der imperialistischen Welt, wie sie von den Oberen hergestellt ist. Aber das nur nebenbei. Ich möchte mal, vielleicht ein bisschen ähnlich, aber an den Punkt nochmal einen Gesagten, der, ich sag mal so, Disqualifizierung des Gerechtigkeitsgedankens. Ja. Es ist sicher richtig, der staatliche Ebene als spezielle politische Form dieser kapitalistischen Gesellschaft zu sehen und von daher auch zu kritisieren, dass innerhalb dieses Verwertungsregimes in dem Sinne Gerechtigkeit allenfalls das Funktionieren des Verwertungssystems bedeuten kann. Andererseits muss man sehen, wenn man von der politischen Seite her in Richtung Veränderung dieser Gesellschaft arbeitet, in einer grundsätzlichen oder wie auch immer Form, man sehen muss, dass Menschen erstmal überhaupt am Anfang ihre Position auf eine, ja, wie soll man sagen, menschlich in gewisser Form eine überschüssige Form, aber unklare Form formuliert. Und von daher, dass in der Form der Gerechtigkeit in Bezug des Umgangs mit ihnen selbst formuliert. Und das finde ich in gewisser Weise, dass man das nicht von vornherein disqualifiziert entsorgen kann, sondern dass es im politischen Prozess auf die Auseinandersetzung ankommt, dass Menschen sehr wohl die Gerechtigkeit ihrer eigenen Würde in dem Sinne einklagen und auf solchen Begriffen bestehen, aber andererseits natürlich erkennen, dass was Sie zum großen Teil heute Abend dargestellt haben, erkennen, dass es innerhalb dieses Systems als solch nicht möglich ist, aber dass ihre Forderung nach Gerechtigkeit, nach einer anderen Gesellschaft, die in gewisser Weise auch ein Stück weit mit enthalten ist, nicht von vorne disqualifiziert wird, sondern von vornherein auf einer anderen Art und Weise in einem politischen Rahmen verbunden mit normalen Menschen, sage ich mal, die jetzt noch nicht alle diese Einsichten gefressen haben, in gewisser Weise wir das als respektieren und mit ihnen aufarbeiten und Schritte gehen können und uns auseinandersetzen, dass im Endeffekt das wirklich mal möglicherweise zum Ziel kommt, dass man im Endeffekt eine andere Gesellschaft, eine menschlichere oder wie man das immer so nennen will, eben bekommen kann. Also ich wehre mich ein bisschen gegen dieses von vornherein, so was in linken Kreisen üblich ist, so Gerechtigkeit oder Würdebegriffe, von vornherein als sowieso illusorisch und falsches Bewusstsein und so weiter zu entsorgen und dann zu sagen, wir müssen jetzt Gerichte und Parolen auf die Ordnung bringen, dass man sieht, dieses System oder die gesellschaftlichen Interessen, die dienen uns nicht, wir müssen irgendwas anderes. Dieses Absprechen von dem überschüssigen Wünschen von Menschen, die nicht einfach nur unter einen Deckel zu kriegen sind, die finde ich, sollte man mehr berücksichtigen. Ich will Sie ja nicht beleidigen, aber ich finde die Art, wie Sie über andere Leute reden, ziemlich arrogant. Ich stehe nicht auf dem Standpunkt, dass ich irgendeine Weisheit gefressen habe und dass ich dann quasi vor mir eine unaufgeklärte Masse von Leuten habe, denen ich mich irgendwie nähern muss, sondern wenn jemand sagt, zum Beispiel, wenn jemand mir gegenüber das Argument bringt, so zitiert von der Politik, das ist doch ungerecht, immer nehmen Sie es den Armen weg und den Reichen schieben Sie es hinten rein. Dann nehme ich den Satz erstmal als das, was er ist, nämlich eine falsche, und falsch ist jetzt nicht disqualifizierend, sondern es ist ein begründbares Urteil. Ob der Mensch das dann einsieht, die Begründung oder nicht, das hat man ja sowieso nicht in der Hand. Und von davon quasi sozusagen erstmal das Zugeständnis zu machen, ja, du bist noch nicht so weit, da rede ich erstmal mit dir so, wie du denkst. Ich denke zwar eigentlich ganz anders, aber dann führe ich dich dann irgendwann mal dahin, dass du auch so denkst wie mir, das ist mir alles viel zu pädagogisch. Und dann würde ich dazu Folgendes sagen. Der Ausgangspunkt dieser Kritik, ja, vollkommen klar, der Ausgangspunkt dieser Kritik ist ein geschädigtes Interesse. Der Ausgangspunkt ist, dass derjenige mitkriegt, er wird von der Politik schlecht behandelt, er hat ohnehin kaum was zum Leben oder kommt so gerade zurecht. Und dann stellen sich die Haushaltspolitiker hin und sagen, aus ganz anderen, völlig ihm fremden und gegensätzlichen Gründen, da lässt sich doch noch was wegkürzen. Dann ist der Gedanke, und den wollte ich kritisieren, dann ist es für die Überlegung, was ist eigentlich meine Kritik an dem, wie die da oben mit mir umgehen? Schlecht, wenn man sich quasi als Hilfsmittel für diese Überlegung auf den Standpunkt, geistig auf den Standpunkt derjenigen stellt, die gerade diese Maßnahmen ergreifen. Das ist ja nicht eine Absicht, sondern das ist das, was das Argument faktisch tut. Es nimmt ernst, es geht um Sparen. Es unterstellt der Staatsgewalt, und das ist die, nenn es mal so, die, das, wenn man so will, das Illusorische, aber es geht mir gar nicht so sehr darum, dass das illusorisch ist, sondern dass dieser gewohnheitsmäßige Glaube daran, dass weil man in einem Gemeinwesen lebt, wo es eine Staatsgewalt gibt, die für alles zuständig ist, und weil man von der die Lebensbedingungen gesetzt bekommt, es deswegen doch eigentlich dieser Gewalt auch darum gehen müsste, dass ich zurechtkomme. Das ist eine ganz grundsätzliche Täuschung, die hat einen objektiven Grund, da ist völlig klar. Aber es müsste denen da oben doch eigentlich darum gehen, dass auch ich zurechtkomme, ist, wenn man so will, und der prinzipielle Hinderungsgrund dafür, sich zu überlegen, warum wird mit mir eigentlich wirklich so verfahren, wie mit mir verfahren ist, und was ist eigentlich, wenn ich es tatsächlich angehen will, dagegen was zu unternehmen, dafür überhaupt eine zielführende Maßnahme. Eine zielführende Maßnahme ist nicht, mit dieser Unterstellung, eigentlich müsste es denen doch drum, erstens, sie müssen sparen, zweitens, müssen es denn immer die Armen sein. Ja, mein Gott, Armut im Kapitalismus, muss man doch ich lebe jetzt seit 40 Jahren in dieser Republik und da sind die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher geworden. Das wird ja also eine gewisse Systemnotwendigkeit haben. Armut in dieser Republik ist doch nicht irgendwas, was vom Standpunkt der Politik prinzipiell kritikabel wäre. Armut ist ein funktionales Mittel für die Produktion der Sorte Reichtum, um die es in dieser Gesellschaft geht. Und das ist, an der Erkenntnis, tut mir schrecklich leid, kommt man nun einmal nicht vorbei, wenn man Armut kritisieren will. Und wenn man Armut kritisiert als einen falschen Umgang des Staates in der Verteilung von Geld zwischen Arm und Reich, dann geht man einfach ganz prinzipiell an der Sache vorbei, nämlich an den Gründen dafür, warum tatsächlich Leute in dieser Gesellschaft die zu den Reichsten der Welt gehört, am Hungertuch nagen. Und gerade wenn man das ernst nimmt, dass das jemand materiell zu schaffen hat, umso wichtiger ist es doch, dass er das richtige Argument dagegen weiß und nicht verkehrte. Man könnte auch dazu noch sagen, dass diese Suche nach Gerechtigkeitsdefiziten, das ist doch gerade der offizielle Auftrag, der auch von der Politik ergeht. Der Schäuble hat gesagt, er ist für alle Vorschläge offen, es muss aber finanzierbar bleiben. Insofern sollen die Leute auch nicht nur knapp behalten, sondern meckern und rumsuchen, ob nicht der andere, der Nachbar, der Kollege bei der anderen Firma oder der anderen Branche, ob man nicht da sparen könnte, ob das nicht gerechter wäre, wenn dem einen oder dem anderen mehr weggenommen würde. Also insofern ist das doch gar nicht der Anfang eines emanzipatorischen Prozesses, der sich widerständig gegen eine offizielle Ansage von oben stellt, sondern das ist genau das Aufnehmen, dass das Ganze als ein Gemeinschaftswerk zu betrachten ist und alle sollen mitsuchen, wo man besser sparen kann, von mir aus der umweltschädlichen Dinge, was geben kann. Aber das ist doch gerade das, dass die Leute eingekauft werden damit, die Grundlehre, die die Krise offenbart hat, nicht anzunehmen. Die Grundlehre ist doch die, was auch in dem Zitat von der Süddeutschen Zeitung rauskam, dass der Standort florieren soll. Das wird jetzt dargelegt, offiziell bekräftigt. Das ist das Systemrelevante, dass die Geldvermehrung funktioniert. Die Lebenshaltung, die Lebensführung der Menschen an diesem Standort, insofern sie Arbeitende sind oder Arbeitssuchende, ist nicht systemrelevant. Also diese Grundlehre soll man vergessen, die man aus der Krise entnehmen könnte, und soll sich stattdessen einlassen auf solche Fragen, ob es gerecht ist, wenn man auch den Hartz-IV-Leuten noch das Elterngeld wegnimmt, wo doch das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, da muss was für die armen Kinder getan werden bei den Hartz-IV-Leuten, und ob es nicht besser ist, an einer anderen Stelle jemandem was wegzunehmen und denen das zu lassen. Also ist man voll integriert da rein, die Krise genau so zu nehmen, dass alles nur darauf hinausläuft, dass das Wachstum wieder funktioniert und Arbeitskraft dafür da ist, Wachstumsmöglichkeiten herzustellen. Ich will mal noch einen Satz sagen. Das jetzt, geht jetzt gar nicht gegen Sie persönlich, sondern das ist mehr so, wenn denn die mir bekannten Linken, mit denen ich mich schon auch schon einige Jährchen streite, wenn die denn mit dieser Strategie, sie würden ja total gesellschaftskritisch und gegnerisch sein, aber ihren Adressaten würden sie immer nicht so deutlich kommen wollen, weil die wären noch nicht so weit. Und wenn man sie erstmal ein Stück anagitiert hat, dann kann man ihnen ja hinterher die Wahrheit sagen. Wenn die mit dieser Strategie in den letzten 30 Jahren Erfolg gehabt hätten, da würde ich sie mir ja sogar ein Stück weit einleuchten lassen, aus reinem Opportunismus. Ich stelle bloß fest, dass dieser Gesichtspunkt, den Sie da in die Debatte bringen und den ich kenne und der mir ein bisschen leid geworden ist. Die Leute sind deswegen nicht dagegen, oder die Leute sind darüber dazu zu bringen, dass sie dagegen sind, indem man sich ihnen erstmal Recht gibt in ihrer falschen Kritik. Das funktioniert offenbar nicht. Und ich halte das auch nicht für vernünftig, das unter diesem Gesichtspunkt zu diskutieren. Ich halte das für vernünftig, das unter dem Gesichtspunkt zu diskutieren, was sind die Gründe dafür, wo geht man fehl, gerade als jemand, der Manövriermasse und Opfer dieses Ladens ist, wenn man einfach von dem Glauben nicht lassen will, dass doch in ihm es irgendwie organisierbar sein müsste, dass es einem doch besser geht. Das ist eine Methode, quasi als ständige Begleitmusik zu der tatsächlichen Politik, die gemacht wird, immerzu zu sagen, eine bessere Welt wäre möglich, statt mal zu sagen, was ist denn wirklich, wo liegen denn die Gründe für die Kritik, die man ihr an ihr zu haben hätte oder hat. Also das, mir leuchtet das, wie gesagt. Also mal zu meinem Punkt zu kommen, das hat nichts, was ich dann hinterher gesagt habe, damit nichts zu tun. Es ist sehr richtig, was Sie sagten, dass natürlich diese Gerechtigkeitsdebatte innerhalb des Systems genutzt wird, dass man im Grunde genommen deutlich werden muss, wenn man so sieht, dass innerhalb, das habe ich vorhin auch gesagt, innerhalb des dieses Systems in dem Sinne menschliche Gleichberechtigung oder Gerechtigkeit oder was nicht möglich ist. Ich habe mich nur dagegen gewehrt von vornherein, wenn Menschen sagen, ich will eine gerechte Gesellschaft oder es geht mir um Gerechtigkeit und so weiter. Nicht vergiss, dass Menschen dann erstmal auf ihre Art und Weise möglicherweise, können wir sagen, weil ich halt in falscher Form, irgendwas formuliert, hier an dem ganzen Laden stinkt mir was. Ja, selbstverständlich. Das sollte man nicht, indem man sagt, diese blödsinnige Gerechtigkeitsdebatte sollten wir lassen, sondern man muss dann sehen, dass wenn man sich so negativ zu dieser Gerechtigkeitsfrage äußert, man eventuell dem Menschen sagt, du bist ja ein bisschen blöd mit deiner ganzen Gerechtigkeit und damit auch sein eigenes Anliegen, etwas anderes zu wollen, gleichzeitig nicht ernst nimmt und ihm im Grunde genommen in seinen Aussagen nicht ernst nimmt. Von daher, das war der Punkt, den ich nur meinte. Über den Rest brauchen wir uns nicht zu streiten. Ich möchte schon bitten, dass wir uns ausreden lassen. Das ist doch, also ich weiß nicht, das ist doch der Ausgangspunkt. Da war noch eine Wort. Entschuldige. Lassen wir ihn mal vor. Entschuldige. Also, Entschuldige. Ich glaube, wir sind zum Gerechtigkeitsbegriff ein bisschen zu unkritisch, weil wenn jemand sozusagen seinen Job verliert oder irgendwie seine Lebensumstände schlechter werden und der sagt dann, das ist unfair, das ist gemein, warum passiert das mir und den Dutzend nicht? So, dann hat er doch sein Schicksal, das, was ihm passiert ist, hat er in Relation gesetzt zu was anderem. Anstatt einfach das mal festzuhalten, einfach zu sagen, Kacke, ich bin gefeuert worden, ich habe eine Lohnkürzung gehabt oder sonst was. Und da habe ich keinen Bock drauf. So. Und dann, stattdessen sagt er, es müsste gerechter zu werden. Aber, und das ist halt schon, warum diese Relation? Warum betrachtet er sich mit Lutz sozusagen, seinen Arbeitskollegen, und sagt, so, das ist das Problem bei diesem Gerechtigkeit. Und du hast gesagt, das sind überschüssige Wünsche oder sowas. Nein, es ist in gewisser Weise, es ist teilweise schon eine Negierung des eigenen Interesses, nämlich ein gutes Leben zu führen. Das ist häufig bei diesen Gerechtigkeitsdingen nämlich einfach ausgedrückt. Und da ist das Problem, es geht nicht darum, wenn die Leute sagen, ich will, dass alle Menschen glücklich auf dieser Welt leben und allen Menschen es gut geht. Da sage ich ja, da habe ich ja nichts dagegen. Aber nimm doch einfach dein Interesse doch mal wahr und sag doch dann auch deinem Chef oder lass dir das nicht gefallen, dass du gefeuert wirst oder dunkel. Und dann brauchst du auch gar nicht damit anzufangen, was wäre gerechter. Also diese Relation überhaupt aufzumachen, das finde ich auch schon komisch. Und ich glaube, das kann man auch so, wie ich es jetzt erklärt habe, auch jedem eindeutig machen. Und das nochmal zu ergänzen, Gerechtigkeit, insofern, wie auch immer, ist klar, das ist ein Titel von oben und das ist ein Kritiktitel. Und selbstverständlich meint jemand oder glaubt jemand, der Gerechtigkeit in dem Fall, wie du es sagst, fordert von unten, also jemand, der betroffen ist von Maßnahmen Gerechtigkeit fordern, mit der Gerechtigkeit was anderes als ein Schäuble. Trotzdem, Gerechtigkeit ist ein Ideal der Konkurrenz. Gerechtigkeit lebt von der Vorstellung, dass es ein Zuteilungsverfahren geben muss. Und das macht übrigens diesen Maßstab auch so wenig materiell. Ein Zuteilungsverfahren geben muss, in dem jeder zu sein kommt. Und dann ist man sofort bei dem Thema, ja, was ist denn das Seine? Und wer ist denn die Zuteilungsinstanz? In einer Gesellschaft, wo der Zweck der Produktion, die Herstellung von nützlichen Gebrauchswerten ist, gibt es nicht das Problem, wer kriegt wie viel davon ab? Das Problem gibt es nur in einer Gesellschaft, wo von vornherein das Herankommen an die Mittel des Bedürfnisses geregelt ist darüber, dass man erstmal von ihnen ausgeschlossen ist. Dann gibt es das Problem, ist es sichergestellt, dass jeder gleichermaßen an die Gegenstände rankommt. Und dann ist natürlich übrigens vollkommen klar, und gerade bei dem Beispiel, wo wir waren, ne, weil da ist es ja nun endgültig, muss man mal sagen, verliert es ja auch ein bisschen, dass es einen Ausgangspunkt im geschädigten Interesse hat, das ist ja völlig unbestritten. Klar hat es das, deswegen diskutiert man das ja überhaupt. da wird es endgültig leicht unmaterialistisch, sag ich mal, weil zu sagen, die Reichen sollen genauso einen Beitrag leisten wie die Armen, geht doch erstmal davon aus, dass es sowas gibt, wie hier gibt es Arme und hier gibt es Reiche und alle leisten einen Beitrag. Ja, wie soll der denn aussehen? Wenn man dann der Beitrag der Reichen genauso aussehen würde wie der der Armen, dann müssten sie 99,9% ihres Vermögens hergeben. Dann wäre es gerecht, wenn man die Forderung mal ernst nimmt. Aber so ist es ja wieder gar nicht gemeint. Sondern dem liegt die Vorstellung zugrunde, irgendwie tut doch jeder das Seine an seinem Platz und hat den Anspruch von der Politik dort, wo er in der Gesellschaft steht, gerecht behandelt zu werden. Und da gibt es dann welche, denen geht es besser und denen geht es schlechter, daran, das ist eben so. Aber wenigstens der Staat müsste doch dafür sorgen, dass diese Ungleichheit irgendwie ausgeglichen wird. Und zu sagen, nein, das muss er nicht. Der sorgt doch mit seiner Eigentumsordnung überhaupt erst dafür, dass es die gibt. Warum sollte er sie dann ausgleichen wollen? Also ich gebe Ihnen vollkommen recht, natürlich ist der Ausgangspunkt der Gerechtigkeitsforderung eine Unzufriedenheit mit der eigenen materiellen Lage. Das ist ja überhaupt gar kein, da müssen wir uns gar nicht streiten. Aber es ist eine falsche Art und Weise, sich die Gründe für die eigene materielle Lage zurechtzulegen und ein falscher Adressat in der Frage, wer soll es richten. Da hinten. Ich habe war schon ganz andere Themen. Ja. Was die eher wahrscheinliche Perspektive ist. Also eine erholende Weltwirtschaft oder eine immer größere Krisenabhängigkeit. Also vielleicht nur in Erinnerung rufen, zum Beispiel, dass die Weltwirtschaftskrise nach 1929 also gar nicht gelöst wurde zunächst mal, sondern zu einem Weltkrieg. Ich habe vorhin schon mal was zu der Frage gesagt, was nach der Frage nach der Perspektive gesagt, das kann ich jetzt natürlich nochmal wiederholen, aber ich sage erstmal zu der ersten Frage was. Wenn die ökonomische und politische Weltlage und das, was da passiert, das Resultat von der Entscheidung von Gewalthabern, also politischen Mächten auf der einen Seite und Kapitaleignern der verschiedenen Art, auf der konkurrierenden Kapitaleignern auf der anderen Seite, im Zusammenspiel und in Konkurrenz zueinander ist, dann ist es meines Erachtens verkehrt, sowas wie eine Notwendigkeit eines Zeitpunkts des Eintretens bestimmter Ereignisse haben zu wollen. Ich habe am Anfang, ich habe das nicht ausgeführt, weil das hätte auch zu weit geführt und wir haben das alles versucht in einem Artikel so ein bisschen auseinanderzudröseln, das Ganze. Das wäre ein Thema für sich. Ich habe ein bisschen was dazu gesagt, wie die Weltwirtschaftskrise ausgelöst worden ist. Ich kann das versuchen, nochmal daran zu exemplifizieren, warum ich die Frage, warum gerade jetzt, für unbeantwortbar halte. Wenn das ganze finanzkapitalistische Geschäft, das sich wechselseitig untereinander und mit den anderen Kreditnehmern und Gebern kaufen und verkaufen von verschiedenen Formen von Kapital, Aktien, Wertpapiere, Anleihen und was es da so alles gibt. Credit Swaps, frage mich nicht. Wenn das ganze Geschäft mit Kredit darauf beruht, dass sich die verschiedenen Beteiligten an diesem Geschäft, die Käufer und Verkäufer, deswegen ihre diversen Papiere abkaufen, weil sie in Spekulation auf zukünftige Einnahmen dem Verkäufer zutrauen, ihm vertrauen, dass er dieses Papier auch tatsächlich verzinsen kann. Also wenn diese Papiere also tatsächlich ihren Wert dadurch bekommen, dass sie gehandelt werden, dass einer zum anderen sagt, hier hast du einen Zettel, da steht drauf, du gibst mir 100 Euro dafür, ich gebe dir einen Zettel, da steht drauf, wirf 10% ab. Das ist ein Kreditpapier, das ist handelbar, das bekommt einen Kurs und damit kann man ein Geschäft machen. Beruht auf dem Vertrauen in die Kreditmacht, sagen wir mal, der Bank, die dieses Ding da emittiert, die kann diese 10% tatsächlich zahlen. Dieses Vertrauen ist nicht unbegründet, das hat seine Grundlage in der tatsächlichen Kreditmacht, die diese Bank hat. Trotzdem, in ihrer Gesamtheit ist der ökonomische Gehalt dieses Geschäfts, das wechselseitige sich darauf verlassen, spekulieren darauf, dass die andere Seite ihre Zahlungsverpflichtung auch bedienen kann. Das haben die jahrelang gemacht. Die Staaten haben im Vertrauen darauf, dass das immer weiter gelingt. Dazu gehört auch die Ausweitung der Staatsverschuldung mit dazu. Dieses Geschäft immer mehr entgrenzt. Gerade das Gesetz, was ich vorhin erzählt habe, mit dieses Finanzmarktförderungsgesetz, was damals in Deutschland gemacht worden ist, das Argument gibt es ja übrigens in der heutigen Debatte auch, hat ja gesagt, dass wenn Kredit das der Hebel, das der Motor des kapitalistischen Geschäfts ist, dann soll möglichst viel davon auch bei uns stattfinden. Deswegen lassen wir zum Beispiel auch Geschäfte zu, die bislang nur in Amerika gemacht worden sind, damit das die großen Bankhäuser auch bei uns Kredit vermehren. So. Dann ist es, der Marx drückt das so aus, dass er sagt, das ist notwendig, dass dieses wechselseitige Vertrauen irgendwann mal in Misstrauen umschlägt. Es ist deswegen übrigens auch notwendig, weil in diesem Vertrauen, in diesem Hin und Rauf und Runter spekulieren ja immer das Verhältnis von Vertrauen und Misstrauen immer schon drin ist. Wann das passiert, warum gerade da, das ist aber genau aus dem gleichen Grund überhaupt nicht ableitbar. Man kann sagen, da waren alle Bedingungen der Krise waren da, alle Voraussetzungen waren quasi gemeinsam von Staat und Kapital geschaffen. Die Globalisierung des Finanzgeschäfts war praktisch durchgesetzt. Und dass das dann irgendwann auch passiert, das kann man dann quasi, dass das irgendwann passiert, das kann man zwar begründen aus seinen Kenntnissen der kapitalistischen Wirtschaftsweise, aber wann das passiert, ja, wenn das vorhersagbar wäre, dann könnten sich ja die Agenten dieses Geschäfts dagegen versichern. Dann könnten sie ja sagen, wir wissen genau, am 8. Juli 2008 kracht das Ganze zusammen, treffen wir jetzt schon mal Vorkehrungen dagegen. Das ist eine unsinnige Vorstellung. Ja, aber interessanter als die Frage, wann es eintritt, ist die Frage, warum es eintritt. Bitte? Warum es eintritt, habe ich ja gesagt. Warum es eintritt, ist, weil das die Natur dieses Geschäfts ist. Ja. Und wenn man dann ungefähr weiß, wann es eintritt, dann kann man auch erklären, warum es so einen bestimmten Zeitpunkt vielleicht auch eingetreten ist. Nein, man kann sagen, wie es eingetreten ist, aber man kann, das ist, da sucht man nach, man sucht nach einer Notwendigkeit, die es nicht gibt. Das ist ja gerade der Hammer an diesem Scheißladen. Hinterher kannst du immer sagen, ja, das konnte ja nicht gut gehen. Ja, vorher haben auch schon immer 1000 Leute schon 10 Jahre lang gesagt, dass einmal ist es ist ja auch schon mehrfach, die Dotcom-Blase ist geplatzt. Bei der südostasiatischen Finanzkrise gab es auch schon mal die Sorge, als die Long-Time-Credit-Management pleite gegangen ist, haben sie das Problem gewälzt, ja klar. Und dann ist es nicht passiert, dann haben sie gesagt, na gut, dann machen wir so weiter. Man kann über diese letzten 30 Jahre bestimmte Entwicklungen beobachten. Zum Beispiel, dass immer, wenn eine Krise ausbricht, dass immer mehr Mittel gestattet werden muss von dem Staat, um das Problem zu überwinden, und dass aber die Wirkung dieser Krisenintervention des Staates immer weniger wirksam sind. Beispielsweise. Man kann dann beobachten, beispielsweise, dass im letzten 30 Jahren. Aber wozu ist es gut? Wozu ist die Frage, nee, ernsthaft mal an dich die Frage, wozu ist. So aufregend. Ich bin nicht. Ja. Ich denke, dass du genug gedenkt hast, und jetzt war ein Moment, ob er das sagen kann. Nein. Ja, ich meine, man kann beobachten, dass in den letzten 30 Jahren die Ausmaß der Kreditvergabe immer größer geworden ist. Ja, das kann man auch beobachten, zum Beispiel an der Staatsverschuldung, aber auch an die Verschuldung der Personenhaushalte. Ja, dass zum Beispiel ein Arbeiter für 30 Jahre fast unmöglich an Kredite bekommen könnte, und dass in den letzten Jahrzehnten man die sozusagen aufgedrängt. Und ich vermute, dass dahinter eine staatliche Politik steht, weil der Staat letztendlich das garantiert, die Banken, dass dieses Risiko nicht so groß ist. Aber schau mal, das. Meine Hypothese wäre, ja, dass in den letzten Jahren der Kapitalismus immer mehr auf Weltebene mit der Überproduktionskrise zu tun hat, wo er nicht in der Lage war, ausreichend neue Märkte zu finden, um die Kumulation fortsetzen zu lassen, und dass die Kredit sozusagen die Kreditvergabe eine gewissermaßen neue Funktion übernommen hat, also nicht nur zukünftige Märkte vorwegzunehmen, was du sehr schön auch geschildert hast, sondern gewissermaßen Märkte, die gar nicht mehr vorhanden sind und gar nicht mehr absehbar sind, künstlich zu ersetzen durch die Kreditvergabe selbst. Und wenn das so wäre, dann wäre das absehbar, dass das ein Boomerang ist, der irgendwann mal zurückschlagen muss. Das wäre jetzt die. Aber schau mal, selbst, also erstens all das, was all die Phänomene, die du aufzählst, die kann man alle in der Zeitung lesen. Die konnte man auch schon vor 5 oder 10 Jahren in der Zeitung lesen. Ich wollte mehr das Augenmerk darauf richten. Nicht, was hat man, da gibt es ja auch schon Bücher drüber, die waren sind zum Teil vorher schon geschrieben worden, die werden zum Teil jetzt geschrieben, wo dann akribisch nachgezeichnet wird, wo ist wie, wer, welcher Faktor zustande gekommen und so weiter. Ich möchte nochmal auf dem Gedanken beharren. Ich halte das für nicht nützlich, wenn man sich dieses Zeug erklären will, in falscher Weise dann nach einer Notwendigkeit zu suchen. Ich halte es für viel besser, sich zu überlegen, warum es eigentlich so ist, dass in dieser Produktionsweise, wo private Bereicherung der gesellschaftliche Produktionszweck ist, es tatsächlich so ist, dass die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage, drück's mal so aus, wie es in der Zeitung steht, ein Sachverhalt ist, der den Agenten dieser Entwicklung selber wie ein ihnen äußerliches System erscheint, als von Sachgesetzlichkeiten, auf das sie sich einstellen müssen. Was das eigentlich für eine Verrücktheit ist und von welcher Sorte Unbeherrschtheit der eigenen Produktionsverhältnisse das spricht. Wenn man Artikel liest, die sagen, das hätte man voraussehen können, und gleichzeitig steht da drin, ja, aber es haben alle gemacht, weil alle haben sich drauf verlassen. Das zeigt die ganz grundsätzliche Irrationalität dieser Art zu produzieren, dass diese Gesellschaft tatsächlich so eingerichtet ist und von Staats wegen so aufrechterhalten wird, dass die Agenten des Kapitalismus selber, weil sie konkurrieren und weil sie gegeneinander ihren Reichtum produzieren und aneignen, nicht wissen, was das Resultat ihrer eigenen Aktionen ist. Und das findet keiner skandalös. Dass sie sich selber in eine Lage hineinmanövrieren, wo das, was sie selber machen, nicht mehr geht. Wo Hunger und Armut nicht deswegen entstehen, weil es die Produktivkräfte nicht gibt, weil es die Mittel ihrer Produktion nicht gibt, sondern bloß deswegen, weil die Geldvermehrer sich wieder mal in eine Situation reinmanövriert haben, wo ihr Geschäft nicht mehr geht. Das halte ich für eine Kritik. Und deswegen finde ich, dass diese Suche danach, wäre das vorhersehbar gewesen oder was sind die Faktoren oder gibt es da eine Notwendigkeit, ein bisschen vorbeigeht an dem, was eigentlich der, der Hammer an dieser, an dem ist, was sie einem im Moment da gerade vorführen. Vielleicht gibt es zwei Hammer. Ne? Ich weiß nicht, warum du diese beiden Sachen miteinander gegenüberstellst. Eine Seite, diese Wahnsinn, da kann man sich Anarchie, eine absolut planlose Wirtschaft, ja, der sich im Zufall des Marktes überlässt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Idee, dass es im Kapitalismus die Notwendigkeit einer Krisenhaftigkeit ja. Ja, was der Kommunismus auch oder eine andere Gesellschaft sozusagen notwendig macht. Warum du diese beiden Sachen gegenüberstellst? Ja, weitere Antworten? Ich wollte auch nochmal auf dieses, wir haben ja bei der letzten Veranstaltung auch jemanden eingeladen, der auch dieses, deswegen haben wir es ein bisschen problemisch formuliert, Kapitalismus kaputt, dass die Krisenauswirkungen auch in so einer langfristigen Tendenz der Überakkumulation nachzeichnet und wir uns dann auch nochmal angucken werden, nachzeichnen wird, die Entwicklung in Osteuropa, welche faktischen Folgen es hat. Aber allgemein bei dieser linken Art, beziehungsweise dieser Suche nach dem großen Bang oder nach dem Boomerang, der dann irgendwann kommt, ich glaube, da ist ein Problem drin. Dass, es tut manchmal so, als müsste man auf einen Zustand warten, der dann so objektiv eintritt und dann glaubt man, dann würde irgendetwas passieren. Als würden dann die Leute irgendwie aufstehen oder irgendwie dann von selbst Revolution machen oder sonst was. Ich glaube, das steckt als Mythos mit dahinter. Und es gibt tausende von guten Gründen, das Schweinesystem heute abzuschaffen. Also die Katastrophe, die Barbarei, die findest du in allen möglichen Ländern dieser Welt. Es gibt lauter gute Gründe, es jetzt und heute zu machen. Man muss nur die Einsicht und den Willen einfach dazu mal formulieren und sagen, ja, wir räumen auf mit dem Scheiß. So, und ich glaube, diese Art, nur zu sagen, ja, dann kommt irgendwann noch der ganz, ganz große Bang, das ist sozusagen die Enttäuschung darüber, dass es noch nicht eingetreten ist, dass die Leute das eben nicht machen. Und das sozusagen mit sich selbst reinzukommen, deswegen hält man das immer so vor sich her. Aber ich glaube, wir müssen diese ich bin ja selber enttäuscht, dass die Leute nicht reinen Tisch machen. Ich will das natürlich auch anders haben, aber ich glaube, da sollten wir nicht diesen Mythos spinnen, dann kommt der große Bang und dann wird alles besser, weil der große Bang, es sind lauter kleine Bangs schon da und es ist einfach scheiße schon so, wie es ist. Ja, meinst du, Krisentheorie wird überflüssiger Schwachsinn oder was? Bitte? Also, ist Krisentheorie oder Krisentheorien, ist das überflüssiger Schwachsinn? Nein, ich habe ja eine Krisentheorie versucht zu erläutern. Man kann mit der unzufrieden sein, man kann die kritisieren, man kann sagen, man findet die verkehrt. Aber das war ja gerade mein Bemühen zu sagen, im Übrigen stimme ich mit dem Letzten, was du gesagt hast, ja überein. Ja klar, es gibt die Notwendigkeit der Krise, aber gerade weil es die Notwendigkeit der Krise ist, der Marx drückt das irgendwann mal so aus, weil er sagt, das kann eine Flaumfeder kann sie auslösen. Gerade weil es die Notwendigkeit der Krise gibt, ist es weder den Subjekten dieses Systems noch Kommunisten möglich, abzuleiten, wann sie stattfindet. Selbstverständlich. Ja, das wollte ich. Ich möchte kurz da auf die Kritik eingehen, dass man auch zwei Sachen, die man nicht einander gegenüberstellen sollte. Ja? Das eine, dass es objektive Gesetzmäßigkeiten im Kapitalismus gibt, diese Frage ja oder nein. Ja? Das war die Debatte am Ende des 19. Jahrhunderts zwischen Bernstein und Revolution zum Beispiel. Ja? Das ist unstrittig. Jetzt haben Mittellesen die Krise des Kapitalismus endgültig zu überwinden oder nicht. Ja? Und Bernstein hat gesagt, ja, durch die Krise kann man Krisenhaftigkeit des Kapitalismus überwinden. Luxemburg hat gesagt, das stimmt nicht. Ich denke, er hat recht. Ja? Also, dass es diese objektive Krisennotwendigkeit gibt, heißt nicht, dass irgendwann mal beginnt, wenn die Revolution automatisch kommt. Ja? Sondern Luxemburg zeigt auf, dass es die beiden Faktoren geben müssen. Sowohl die objektive als auch die subjektive Bedingungen. Ja? Die Leute müssen den Kapitalismus überwinden wollen. Ja? Aber dass beide notwendig sind und zusammengehören, das ist im Grunde genommen. Auch selbstverständlich. Ja, ich wollte nur noch sagen, dass wir alle gemeinsame Ziele haben sollten und unseren eigenen Egoismus ablegen sollten, denn nur gemeinsam kann man sozialen Handel, wie Deutschland auch ein Sozialstaat ist, nur die Idee bei Deutschland ist, dass das utopisch ist, mag dahingestellt sein, aber ich denke, dass das die optimalste Lösung wäre. Und zur Objektivität gibt es keine Objektivität, weil jedes Wort subjektiv ist, jedes Wahrheit ist immer subjektiv. Ja. Ja. Du hattest dich gemerkt. Sein, aber bei hast du gerade mehrere Sachen gesagt, wo ich nichts noch zu sagen würde, aber ich werde mich jetzt auf einen Punkt, den du zu Anfang geäußert hast, reduzieren. Das ist der Begriff des Egoismus. Und das finde ich sehr interessant, weil ich kenne diese typisch linke Argumentation von dem, ja, das scheiß Egoismus ist schuld. Ich würde dem ganz gerne eine andere Seite entgegenstellen, nämlich, dass man den Kommunismus gerade heraus aus dem Egoismus heraus auch fordern kann. Also ich bin Kommunist und ich bin Egoist und ich sage, ich möchte das gute Leben für mich. Und deswegen sage ich gerade, in einer kapitalistischen Produktionsweise, wo eine Konkurrenz ist, wird es immer so sein, selbst wenn ich es irgendwie schaffe, Millionär zu werden, dass dann immer die Gefahr ist, dass, keine Ahnung, irgendwelche sozialen Leider meinen Benz abfackeln und danach mein Haus und dann nicht. Und das politisch ausgedrückt wird. Oder dass irgendwie die Konkurrenz irgendwelche anderen Millionäre mich einfach runterwirtschaften und ich dann wie dieser eine Pharmakonzerntyp dann einfach vor den Zug springe, weil mein gesamtes Unternehmen vor die Wand gefahren ist und das heißt, ich Kapitalismus bin, selbst wenn ich irgendwie saureich wäre, immer davon bedroht, dass mein schönes Leben zum Bruch geht, abgesehen davon, dass viele Leute im Kapitalismus, die reich sind, auch nicht automatisch glücklich sind, sondern ich sage, im Kommunismus, wo gemeinschaftlich irgendwie etwas halt produziert wird, das kommt, daher kommt ja auch schon der Begriff Kommune, also etwas gemeinsam tun, dass wenn es allen gut geht, dann gibt es auch gar keinen Grund, irgendwie quasi anderen zu schaden, weil wenn Leute irgendwie gegeneinander etwas tun, dann hat es ja einen bestimmten Grund, nämlich dass das Interesse einer Person geschädigt ist, sonst wird sie ja nicht was gegen eine andere Person tun. Aber das ist der Grund für mich, dass ich aus reinem Egoismus schon mal für den Kommunismus bin, nicht für den Kapitalismus. Das ist für mich vollkommen rational zu sagen, gerade als Egoist sollte ich Kommunist. Ja, aber Kommunismus kann nur global passiert, geschehen. Also ja. Nur das ist auf der ganzen Welt. Man kann es also, was auch der Subsistenzwirtschaft funktioniert, auch nur global. Also die Subsistenzwirtschaft ist ja selbsterhaltend. Bitte? Das ist selbst eine wirtschaftliche Bauernhof, kann man sagen, dass man aus eigenen Ressourcen handeln kann und wirtschaften kann. Ich wollte gerne noch ein paar Sätze zur Krisentheorie sagen, damit da keine Missverständnisse aufkommen oder um das vielleicht nochmal methodisch zu verdeutlichen. Ich habe an einer Stelle in meinem Vortrag, weil es ist ein bisschen kurz weggekommen, versucht zu erläutern, warum die politische Gewalt rechtlich und materiell das Rückgrat dieser Produktionsweise ist. Und wir haben ja am Schluss ein bisschen drüber geredet, dass Staaten vom ihre ökonomischen Mittel und ihre ökonomische Macht aus dem Kapitalwachstum beziehen. Und das ja der Inhalt und der Grund dafür ist, warum die dann nicht erst in der Krise, aber dann erst recht gegeneinander konkurrieren in der Frage der Stärke ihrer Währung, der Kreditmacht, die sie mobilisieren können, weil das ja gerade ihr Mittel ist, sich dann auch gegen andere durchzusetzen. Es ist, meine ich, ein notwendiger Bestandteil. Also das eine ist, um das mal methodisch zu sagen, das eine ist die Krise, die Notwendigkeit der Krise zu erklären, wie der Marx es im dritten Band macht, aus der Art und Weise, wie das Kapital akkumuliert, überakkumuliert und wie es sich beim Akkumulieren, Überakkumulieren des Kredits bedient. Das ist der Gegenstand dessen, was er da erstens im 15. Kapitel und zweitens dann in den ganzen Kapiteln über den Kredit entwickelt, wie, warum die Vernichtung von Kapitalreichtum und die Vernichtung von, ja, die Vernichtung von Kapitalreichtum eine notwendige Durchlaufsform der Kapitalverwertung ist. Und das ist ja auch, da wollte ich überhaupt gar nichts gegen sagen, ein entscheidender Kritikpunkt an dieser Gesellschaft, dass sie die alle Reichtumsproduktionsmittel versammelt hat, tatsächlich periodisch dazu übergeht, alles, was es an Reichtum anschließend der Lebensmittel der Proleten gibt, tatsächlich kaputt zu machen. Diese Gesellschaft nur funktioniert, wenn sie in regelmäßig, während des Booms auch schon in regelmäßigen Abständen alles zu Schanden werden lässt, was sie selbst in die Welt gestellt hat. Zu viel Reichtum ist da. Das ist, zu der Verrücktheit muss man es erstmal bringen. Das Zweite ist, wenn man, das ist quasi die ökonomische Seite der ganzen Sache, wenn man erklären will, wie läuft eine Krise tatsächlich praktisch ab, dann kommt man nicht umhin, die Rolle, die die Staatsgewalt bei der ganzen Abwicklung der Krise, also erstmal bei ihrem Entstehen, aber das habe ich da war heute nicht mein Thema, aber dann bei der ganzen Abwicklung der Krise spielt und weil die Staatsgewalt da so eine entscheidende Rolle spielt, es ist noch ein zusätzlicher Grund dafür, warum die Frage, wie läuft die dann ab und was kommt daraus, unbeantwortbar ist. Weil das hängt dann auch durchaus davon aus, wie diese Gewaltkonkurrenz der Staaten in dieser Frage ausgeht. Das ist dann eine Machtfrage und Machtfragen sind in Frage, wer lässt sich was von, ganz blöd gesagt, wer lässt sich was von wem gefallen und wer lässt sich von wem zu was erpressen. Also insofern, meine ich, muss man auch da ein bisschen vorsichtig sein mit der Idee des Automatismus, weil wenn man sich mal die Geschichte des Kapitalismus seit 1945 anguckt, da hat es ja lauter Krisen gegeben und die Art und Weise, wie sie bewältigt worden sind, also habe ich ja vorhin schon Beispiele gebracht, das waren alles staatliche Aktivitäten, die das zu Wege gebracht haben. Natürlich hätte es auch sein können, dass sie das nicht zu Wege bringen. Aber wer wäre ich denn dazu sagen, dass ich sage ja nur, es hat offenbar geklappt, aber es war nicht die Behauptung, das musste klappen, es hätte auch nicht klappen können. Also das wollte ich eigentlich losgeworden sein. Naja, das ist aber, also wenn man sich tatsächlich, das wäre wirklich ein anderes Thema, das kann man ja mal sich mal vornehmen und dann ist man beim anderen Gegenstand. Ich habe ja die imperialistische Konkurrenz und Krisenbewältigung gar nicht behandelt, weil da hätte man wirklich ein ganz anderes Fass aufgemacht. Die sind ja alle unterwegs, die Europäer sind unterwegs, die USA sind unterwegs, China ist unterwegs, die sind alle unterwegs mit dem praktischen Standpunkt, wie nutzen Sie oder bewältigen Sie die Krise auf Kosten der anderen? Das ja, weiß, keine Ahnung, was da rauskommt. Wenn diese Krisenbewältigung stattfindet gegenüber einem Kuchen, der wieder größer wird, oder nicht? Ich wollte sagen, die über diese Staatsaktion entscheidet sich das auch mit, ob der Kuchen wieder größer wird oder nicht. Aber selbstverständlich. Gut, also wir sind jetzt schon über 3 Stunden dran und werden langsam Zeit abzuschließen. Ich mache jetzt. Was die Grenzen des Kapitalismus sind. Aber, Kollege, wir haben die nächste Veranstaltung mit Jimmy Boyle auch noch mal ein bisschen was zu starten. Vielleicht haben wir da noch mal, also es sind echt 3 Stunden. Ja, okay. Leider sind einige lohnabhängig. Nur kurz die Ankündigung. Ich danke euch jedenfalls, dass ihr so geduldig die Ankündigung, wie es jetzt noch weitergeht, Wie gesagt, am 30. August um 19.30 Uhr ist im Autonomen Zentrum in der Wiesbergstraße, sofern es da noch steht, wenn nicht, dann hier, geht es konkreter um das Staatsschuldenproblem in Griechenland und wie sich in Deutschland darauf bezogen wird, was daran zu kritisieren ist. Und danach folgen noch zwei weitere Veranstaltungen, aber es ist gut für heute. Danke, dass ihr hier wart und bis zum nächsten Mal.